Die Kinder aus den nördlichen Überschwemmungsgebieten im Bezirk Nordhamgyong werden bald, dank der Fürsorge der Partei der Arbeit Koreas, das internationale Kinderferienlager Songdo-won besuchen. Die Abteilung für außerschulische Erziehung der Jugendlichen und Kinder im Zentralvorstand des Kim-Song-istisch-Kim-Song-listischen Jugendverbandes organisiert einwandfrei und vielfältig das Tagesprogramm des Campings, damit sich die Besucher später an ihre schöne Campingzeit erinnern können.